Das Epische ist in der Geschichte der Menschheit die Kunstgattung, die ununterbrochen befruchtet wurde vom Aufnehmen der Welt und ihrer Wiedergabe oder besser Aussprache, Befreiung durch gehörte Sätze. Der Märchenerzähler, der große Rhapsode, hat den Sinn für das Epische geschaffen, lange bevor das Niederschreiben der literarischen Werke jenes Übermaß an Intellektualität hinzufügte, das aus dem Dichterischen das Literarische herausgezüchtet hat. Das Erzählen einer Geschichte nun ist dasjenige, was dem heutigen Rundfunk die Möglichkeit gibt, sich dem Urquell der Erzählungen, dem Epischen, wieder zu nähern. Meine Zeit ist um, ich möchte nur einen Satz über die Zensur anbringen. Das von mir angeführte Erzählen kann nicht anders als improvisierend erfolgen. Diese Möglichkeiten müssen Sie schaffen. Improvisierung und Zensur aber vertragen sich nicht. Ernst Hart, Intendant der Westdeutschen Rundfunk AG Köln, meldet sich zur Diskussion. Herr Zweig hat von dem Stegreif-Erzähler gesprochen. Ich glaube, dem liegt ein großer Irrtum zugrunde. Der Rhapsode des Mittelalters, der Minnesänger, hat, ehe er seine Vortragstournee, von der er leben musste, anfing, das, was er dort scheinbar improvisiert vortragen wollte, mühsam und fleißig auswendig gelernt und den Anschein der Improvisation schauspielerisch geübt. Alle künstlerische Form bedingt unendliche künstlerische Arbeit. Ich möchte Herrn Hart zustimmen. Kunst ist nicht zu improvisieren, das ist ein allgemeiner Satz. Ich glaube, dass Herr Zweig dies selbst auch weiß.